Ein deutsches Märchen. Der verbotene Wald. Es war einmal im Königreich Selkirk, Schottland, ein Graf, der eine Tochter Janet hatte, die er mehr liebte als jeder andere Segen der Welt. Janet hatte ein schönes, liebevolles und freundliches Herz. Sie war aber auch tapfer, mutig und abenteuerlustig. Am Rande des Königreichs befand sich der Wald von Kauterhau. Janet sehnte sich danach, ihn zu erforschen. Aber Vater, ich kann nicht den ganzen Tag im Palast sitzen und Spiele spielen und über Kleider und Make-up reden. Du weißt, dass ich das hasse. Du machst auch Bogenschießen und Karate und Rafting. Warum dann diesen Drang, in diesen Wald zu gehen? Aber warum kann ich nicht in den Wald gehen? Er gehört zu unserem Königreich, richtig? Zum millionsten Mal, Janet. Der Wald ist verzaubert. Er ist bekannt, dass die Feen des Waldes den Reisenden einen bösen Streich spielen. Was für ein böser Streich, Vater? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie dort. Was ist, wenn das alles nur ein Gerücht ist? Ich habe die wunderschönen Vögel auf den Bäumen gesehen. Sogar Rehe, die anmutig im Grasland des Waldes herumtollen. Wenn es Feen gäbe, die gemeine Streiche spielen, würden dann die Tiere und Vögel dort so lebhaft und glücklich aussehen? Es ist so ein herrlicher Wald. Lass es mich untersuchen, bitte. Seit 3 Generationen ist niemand aus unserem Königreich dorthin gegangen, Janet. Denn keiner dieser Generationen wusste, warum sie nicht dorthin gehen sollten. Bitte, Vater, ich möchte gehen. Weißt du, das ist nur eine dumme Angst. Du kannst mich nicht immer beschützen, oder? Ich bin erwachsen, Vater. Fein. Ich werde eine Gruppe... Vater, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich brauche niemanden, der mich begleitet. Wenn es etwas Gefährliches gibt, werde ich wiederkommen. Versprochen. Du wirst vorsichtig sein. Ich verspreche es. Also ging Janet am nächsten Tag in den Wald. Er war wunderschön. Die bunten Vögel, die riesigen Bäume, die Schmetterlinge, die Kristallquellen. Plötzlich zitterten die Bäume um sie herum heftig. Eine Liane schlug auf sie ein und versuchte sie zu fangen, aber Janet flog gerade noch rechtzeitig aus dem Weg. Wer bist du und was machst du in meinem Wald? Dieser Wald ist ein Teil unseres Königreichs. Ich sollte derjenige sein, der dich fragt, wer du bist. Dies ist deine letzte Gelegenheit, Mädchen. Verlasse den Wald bei der Zählung bis 3 oder sonst wirst du nicht verschont bleiben. Ich hätte vielleicht Angst vor dir gehabt, wenn du den Mut hättest, herauszukommen, zu kämpfen. Ich lege keinen Wert auf jemanden, der Drohung abgibt, während er sich versteckt. Dann werde ich dir zeigen, was ich tun kann. Plötzlich verwandelten sich die Blätter in wilde kleine Elfen, die mit Stöcken auf sie zurannten, um sie anzugreifen. Aber Janet schaffte es, alle auszuweichen. Sie griff nach einem Stock, rieb 2 Steine, entzündete ein Feuer und bedrohte die Elfen mit der Fackel. Einer der Mäntel der Elfen fing Feuer. Janet sah das, sie sprang auf, hob den kleinen Elfen auf und sprang in die Quelle, um das Feuer zu löschen. Geht es dir gut? Du hast mein Leben gerettet. Ich habe dich angegriffen und du hast mein Leben gerettet. Schau. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu kämpfen. Du und dein Märchenvolk können im Wald bleiben, wenn ihr möchtet, aber erlaubt uns, ihn auch zu erkundigen. Ich möchte einfach nur Zeit hier verbringen und seine Schönheit genießen. Das ist alles. Dafür musst du mit unserem Chef Elf Tamlin sprechen. Plötzlich gab es Donner. Und Tamlin erschien zwischen den Bäumen. Janet, bist du? Du hast einem meiner Elfen das Leben gerettet. Danke für das. Ich bin der Hüter des Waldes. Du musst jetzt gehen. Dieser Wald ist gefährlich. Du bist der Hüter des Waldes? Dann musst du jeden Fleck davon kennen. Warum wirst du nicht mein Führer und führst mich herum? Immerhin, Danksagungen, die getan werden, sind besser als die, die nur richtig gesagt wurden. Danke, dass sie mein Führer werden. Ich verstehe. Du bist wirklich sehr entschlossen. Ich würde dich gerne herumführen. Komm mit mir. Tamlin zeigte Jeanette die exquisitesten und magischen Teile des Waldes. Einen Hügel, der so mit Glockenblumen bedeckt war, dass er mit einem dicken violetten Teppich bedeckt zu sein schien. Ein Tal mit goldenen Schmetterlingen, eine natürliche Voliere, in der Vögel süßer sangen, als Jeanette jemals zuvor einen Vogel hat singen hörte. Oh, der Wald war wunderschön und je mehr man sah, desto mehr blieb zu sehen. Jeanette ging jeden Tag dorthin und Tamlin war immer als ihr Führer da. Im Laufe der Tage vertiefte sich ihre Freundschaft. Zusammen genossen sie Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge, Picknicks und Bootsfahrten. Sie lachten und kämpften. Innerhalb weniger Monate, nachdem sie sich kennen und mögen gelernt hatten, verspürten sie die schöne Qual der Liebe. Aber Jeanette spürte immer eine Trauer in Tamlin. Und an diesem Tag war die Trauer tiefer als je zuvor. Tam, was ist los, meine Liebe? Warum siehst du so traurig aus? Oh, du interessierst dich also dafür, wie ich mich fühle? Ich liebe dich. Hast du mich deshalb in all den Tagen nie nach mir oder meinem Leben gefragt? Wie ich zu dieser elenden Existenz des Waldhüters der Elfenkönigin gekommen bin? Es ist mir egal, was du bist, Tamlin. Aber bitte, erzähl mir, was passiert ist. Oh, aber ich kümmere mich darum, wer ich bin. Du kannst mich nicht lieben, Jeanette. Wir sollten aufhören, uns zu sehen. Wieso würdest du so etwas sagen? Weißt du, ich war auch ein Mensch. Was? Meine Eltern starben, als ich sehr klein war. Ich kann mich nicht einmal an sie erinnern. Es tut mir so leid. Mein Großvater hat mich adoptiert. Jahre später kamen wir mit einigen seiner Freunde und deren Enkelkinder zum Elshelten in diese Wälder. Aber als wir durch den Wald gingen, fühlte ich mich plötzlich sehr müde und blieb zurück. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, wo ich geschlafen habe. Als ich aufwachte, war ich in diesem fremden Land, dem Land der Elfenkönigin, und meine Gestalt hatte sich dahingehend geändert. Sie hat mich gestohlen, als ich einschlief. Seitdem weiß ich nicht, wie viele Jahrhunderte vergangen sind, seit ich den Wald bei Tag beschütze und sobald es dunkel wird, befinde ich mich wieder im Land der Elfenkönigin. Ich liebe dich auch, Jeanette, aber du und ich können nicht zusammen sein. Ich werde es nicht zulassen. Was für ein Leben wäre das, Jeanette? Ich als Elfe und Gefangener der Fee. Gibt es keine Möglichkeit, den Zauber zu brechen? Es gibt einen Weg. Nur eine Gelegenheit, die nur einmal in unserem Leben kommt. Sag mir, was ich tun muss. Versprich mir, dass du mich vergessen wirst, wenn es nicht funktioniert, Jeanette. Tamlin, du musst dich nicht für mich entscheiden. Ich liebe dich. Und es ist mir egal, ob du ein Mensch oder ein Elf bist. Ich werde dich weiterhin treffen, auch wenn wir für den Rest unseres Lebens so treffen müssen. Aber ja, ich möchte dich befreien, wenn es möglich ist. Sag mir, wie. Die kommende Neumondnacht von Samhain ist etwas Besonderes. Es kommt nur einmal in 100 Jahren. Alle Feen von hier aus werden in die Unterwelt reisen. Sie müssen um Mitternacht an die Kreuzung des Waldes kommen und auf die Feentruppe warten. Sie werden in 3 Karawanen kommen. Lass die ersten beiden Karawanen vorbeifahren. Ich werde in der 3. Karawane auf einem weißen Ross mit einem goldenen Reif auf meiner Stirn sein. Du musst zu mir rennen, mich von meinem Ross ziehen und mich festhalten. Egal was passiert, lass mich nicht los. Nur dann kann der Zauber gebrochen werden. Ich werde es tun. Also ging Jeanette in der nächsten Nacht zur Kreuzung in der Nähe des Waldes und wartete. Kurz nach Mitternacht hörte sie die Hufe von Pferden und die erste Karawane der Feen, die sich aus der Ferne näherte. Jeanette ließ sie passieren. Die 2. Karawane kam. Jeanette ließ auch sie passieren, aber sie bemerkte, dass die Pferde zu schnell galoppierten. Auf keinen Fall würde sie Tamlins Ross einholen können. Also kletterte sie auf einen Baum und hielt sich an einem starken, geschmeidigen Ast fest. Als sich die dritte Karawane näherte und sie Tamlin entdeckte, passte sie ihren Schwung perfekt an, so dass sie Tamlin vom Pferd heben konnte, kurz bevor es die Querstraße überquerte. Die Elfenkönigin sah das. Tamlin, wie kannst du es wagen? Und du, Mädchen, wie kann ein Mensch jemals in einen Elfen verliebt sein? Geh weg! Liebe kümmert es nicht. Na dann, lass uns sehen, wie stark deine Liebe ist. Die Elfenkönigin nutzte ihre Magie und verwandelte Tamlin in eine schleimige, schlüpfrige Eidechse, die fast aus Janets Händen entglitt. Aber sie schaffte es, ihn festzuhalten. Dann verwandelte die Königin Tamlin in eine wilde Schlange, die auf Janets Körper glitt, aber sie hielt sie immer noch fest. Die Königin verwandelte Tamlin in brennende Glut. Janet schrie vor Qual. Aber Janet ließ nicht los. Wenn dies meine einzige Chance ist, ihn zu befreien, werde ich alles tun, um sicherzustellen, dass er befreit wird. Janet weinte vor Schmerz. Und als ihre Tränen die Glut berührten, hörten sie auf zu brennen. Was ist los? Warum brennt sie nicht? Die Tränen der wahren Liebe. Kein Übel hat eine Chance vor ihnen. Du wurdest besiegt, Königin. Meine Janet und ihre Liebe haben gewonnen. Wie konnte sich ein Mensch in einen Elfen verlieben? Elfenkönigin, du bist im Wald meines Königreichs willkommen. Aber können wir bitte als Freunde und nicht als Feinde leben? Menschen und Elfen? Das Konzept der Freundschaft mit Menschen war für die Elfenkönigin vielleicht sehr schwer zu verstehen. Sie ritt einfach weg, aber sie kam nie zurück. Janet und Tamlin waren bald verheiratet und lebten glücklich bis ans Lebensende. Nachdem die Elfenkönigin verschwunden war, konnten die Menschen dieses Königreichs nun furchtlos zelten und mit ihren Kindern in den Wäldern picknicken. Aber die häufigsten Besucher des Waldes waren Janet und Tamlin.